Hi, hi, hi, hi, and good morning, Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. my wonderful people who have been set free from the sinful nature. Ihr wunderbaren Menschen, die von der sündhaften Natur befreit wurden. Verse 12. Vers 12. For we've been buried with him into his death. Denn wir sind mit ihm begraben in seinen Tod. Look at this. Schau mal. If you have been buried with Jesus into his death, Du wurdest mit Jesus in seinen Tod begraben. do you know what it means? Weißt du, was das heißt? It means if you dig out people who've been buried, it's a very stinky business. Es bedeutet, wenn du jemanden, der schon beerdigt wurde, wieder ausgräbst, ist das eine sehr stinkige Angelegenheit. Think about this. Überleg mal. Many Christians do this. Viele Christen machen das. All right, and how do Christians dig out their own dead sinful nature? Reinhard, wie graben Christen denn ihre sündhafte Natur wieder aus? Well, they keep talking about the sinful nature and looking at it. You can't look at it until you dig it out. Sie reden weiterhin über ihre sündhafte Natur und schauen sie die ganze Zeit an. Du kannst sie nicht anschauen, bevor du sie nicht ausgegraben hast. So stop looking at your sinful nature. It's buried. It's in the grave. It's gone. Also hör auf deine sündhafte Natur zu schauen. Sie ist beerdigt, im Grab, weg. Look at who you are in Christ. Schau darauf, wer du in Christus bist. Look, our baptism into death also means we were raised with him when we believed in God's resurrection power. Unsere Taufe in den Tod bedeutet auch, dass wir mit ihm auferweckt wurden, als wir an Gottes Auferstehungskraft glaubten. You know, the different theologians, they talk about this very verse. Verschiedene Theologen haben über diesen Vers gelehrt. And there are different opinions and I'm willing to respect everyone. Sie haben unterschiedliche Meinungen und ich respektiere jede davon. But I personally tend to believe that this baptism doesn't talk about water baptism. Aber ich persönlich glaube, dass es hier nicht um die Wassertaufe geht. I tend to believe that this talks about when you are baptized in the Holy Spirit. Ich tendiere dazu, zu glauben, dass es davon spricht, wenn man im Heiligen Geist getauft wird. Das ist einfach meine persönliche Ansicht und ich habe meine Gründe dafür. But whatever you believe is what really important. Aber was du diesbezüglich glaubst, ist nicht wirklich wichtig. What you believe that is really important is that you actually have been buried with Jesus Christ. Wichtig ist, dass du glaubst, dass du mit Jesus begraben wurdest. And I'll tell you why this is so important. Und ich sage dir, warum das so wichtig ist. Because look what comes after your burial. Was kam denn nach deinem Begräbnis? Remember, Jesus had to not only die, he had to be buried. Erinnerst du dich? Jesus musste nicht nur sterben, sondern auch begraben werden. And then for 3 days he was there in the grave. 3 Tage war er dann im Grab. And then what happened? Und dann, was passierte? The angels rolled away the stone. Die Engel rollten den Stein weg. And Jesus Christ came out from the grave. Und Jesus kam wieder aus dem Grab heraus. When he came out of the grave, he had conquered death. Als er aus dem Grab kam, hatte er den Tod besiegt. So look at this. Also schau. Our baptism into death also means that we were raised with him and we believed in God's resurrection power. Unsere Taufe in den Tod bedeutet, dass wir auch mit ihm auferweckt wurden, als wir an seine Auferstehungskraft glaubten. So, baptism is wonderful. Die Taufe ist wundervoll. Buried into him is wonderful. With him is wonderful. Mit ihm begraben worden zu sein ist wundervoll. But to stay in the grave is not so wonderful. Aber im Grab zu bleiben ist nicht so wundervoll. We have to always remind ourselves, the burial was very, very temporary. The resurrection is permanent. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass das Begräbnis temporär war, aber die Auferstehung ist dauerhaft. See, when Jesus was buried, it was only for 3 days. But after he was resurrected, that was forever until today. Jesus war nur für 3 Tage begraben, aber auferstanden ist er bis heute und für immer. So just as Jesus Christ himself was resurrected from the dead, so have you been. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, bist du es auch. So how did Jesus come out of the grave? Wie kam Jesus aus dem Grab? He didn't come out the same way. Nicht wie er vorher war. He came out with a resurrection body. Er kam mit einem Auferstehungskörper heraus. He came out with a completely brand new glorified body. Er ist mit einem brandneuen, verherrlichten Körper auferstanden. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because since we've been unified with Jesus Christ in his death and burial, da wir mit Jesus in seinen Tod und sein Begräbnis vereinigt wurden, we've also been unified in his resurrection. That means we now have a glorified life. sind wir auch in seiner Auferstehung mit ihm vereinigt. Das heißt, wir haben jetzt ein verherrlichtes Leben. You see, when Jesus died, you didn't physically die with him. You didn't suddenly drop dead. Als Jesus starb, sind wir nicht physisch mit ihm gestorben. Wir sind nicht plötzlich tot umgefallen. But your sinful nature died with Jesus. Aber deine sündhafte Natur starb mit Jesus. And that's exactly the same. You didn't physically resurrect again because you didn't physically die. Genauso bist du nicht physisch mit ihm auferstanden, denn du bist ja auch nicht physisch gestorben. Therefore, the sinful nature died and a new, brand new nature was resurrected. Es war also die sündhafte Natur, die starb und ein brandneues Wesen ist auferstanden. Just like Jesus was resurrected with a brand new body. Genau wie Jesus mit einem brandneuen Körper auferstanden ist. So look, it means we were raised with him when we believed in God's resurrection power. Schau, das bedeutet, dass wir mit ihm auferweckt wurden, als wir an Gottes Auferstehungskraft glaubten. The power that raised him from death's realm. Die Kraft, die ihn aus dem Reich des Todes auferweckte. Do you know the power that raised Jesus was much stronger than the power that raised Lazarus? Weißt du, die Kraft, die Jesus auferweckte, war viel stärker als die Kraft, die Lazarus auferweckte. And I'm not going to talk a lot about it because I have a whole message somewhere on the internet about that. Und ich werde nicht viel darüber sprechen, denn es gibt im Internet eine ganze Botschaft darüber. But I want to just tell you this. Aber ich kann dir sagen, when Lazarus was resurrected after being dead for 3 days. Als Lazarus auferweckt wurde, nachdem er mehr als 3 Tage tot war, and he was already starting to be decomposed. Und schon zu wesen begann, he was actually, death was not defeated at that time, it was only prolonged. Da wurde der Tod noch nicht besiegt, er wurde nur hinausgezögert. Because Lazarus died again. Denn Lazarus starb wieder. But when Jesus was resurrected, he never died again. That means death was defeated. Aber Jesus starb nicht wieder, nachdem er auferstanden war. Das bedeutet, der Tod war besiegt. And that is the same resurrection power that has given you that new nature. Und das ist dieselbe Auferstehungskraft, die dir diese neue Natur gegeben hat. So that's why the Bible can boldly declare that once you're in Christ, you are a brand new creation. Deshalb kann die Bibel kühn bekennen, dass du eine brandneue Schöpfung bist, sobald du in Christus bist. A nature that never existed before because the resurrection power of Jesus did it. Eine Schöpfung, die es nie zuvor gab, weil die Auferstehungskraft Jesu das bewirkte. So my friend. Mein Freund. Don't focus on you've died with Christ. Konzentriere dich also nicht darauf, dass du mit Christus gestorben bist. Focus on you've been resurrected. Konzentriere dich darauf, dass du mit ihm auferstanden bist. And now you can live a brand new life. Und jetzt ein brandneues Leben führen kannst. Celebrate the victory every day, my friend. Feiere diesen Sieg jeden Tag, mein Freund. Look what Jesus did for you. Schau auf das, was Jesus für dich getan hat. I'll see you tomorrow. Bis morgen.